So viel schon zögert ich hier von der abwendigen Welt, ich mich ab, nicht wissen darf ich, was sie sich wünscht, die Strafe nur muss verstreckt ich sehen. Was hast du gedacht, das Seele, du?